Mädchen lief einst fort, verließ der Kindheit trauten Ort, verließ die Eltern und sogar den Mann, dem sie versprochen war. Vor einem Haus, da blieb sie stehen, da drinnen war ein Mann zu sehen. Er stach in nackte Haut, sprach das gute Mädchen laut: Meister, Meister, gib mir Rosen, Rosen auf mein weißes Kleid. Stich die Blumen in den bloßen, unberührten Mädchenleib. Diese Rosen kosten Blut, so sprach der Meister sanft und gut. Enden früh dein junges Leben, will dir lieber keine geben. Doch das Mädchen ward vernarrt, hat auf Knien ausgeharrt, bis er nicht mehr widerstand, die Nadel nahm zur Hand. Meister, Meister, gib mir Rosen, Rosen auf mein weißes Kleid. Stich die Blumen in den bloßen, unberührten Mädchenleib. Und aus seinen tiefen Stichen wuchsen Blätter, wuchsen Blüten, wuchsen unbekannte Schmerzen in dem jungen Mädchenherzen. Später hat man sie gesehen, einsam an den Wassern stehen. Niemals hat man je erfahren, welchen Preis der Meister nahm. Meister, Meister, gib mir Rosen, Rosen auf mein weißes Kleid. Stich die Blumen in den bloßen, unberührten Mädchenleib.